Japan hat heute der Opfer des Atombombenabwurfs auf Hiroshima durch die US-Luftwaffe vor 70 Jahren gedacht. Jürgen Hanefeld. Mit einer Schweigeminute, in der nur die Friedensglocke zu hören war, erinnerten mehr als 50.000 Menschen an den Abwurf der ersten Atombombe. Bis zum Jahresende 1945 zählte man in Hiroshima 140.000 Tote. Doch diese Zahl hat sich bis heute verdoppelt. Weil die atomare Strahlung Krebs auslöst, sterben noch immer Hibakusha, wie man die Opfer nennt, an den Spätfolgen der Bombe. Bürgermeister Matsui forderte eine atomwaffenfreie Welt und verwies auf die pazifistische Verfassung Japans, die es dem Land verbiete, internationale Konflikte mit Gewalt zu lösen. An der Gedenkfeier in Hiroshima hat auch Jan van Aken, der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, teilgenommen. In dieser Sendung zeigte er sich skeptisch, dass die atomare Abrüstung in den nächsten Jahren vorankommen wird. Das sieht ja eigentlich immer schlechter aus. Die Verhandlungen, die es alle 5 Jahre in New York gibt zum Nichtverbreitungsvertrag, kommen ja immer stärker ans Stocken. Und ich muss sagen, für mich war das bis jetzt immer eine theoretische Diskussion. Wenn man jetzt hier ist, wenn man diesen Tiefdom sieht und diese bewegenden Feier teilnimmt, da kommt einem das Grauen des Atomkrieges doch nochmal so nahe, dass ich denke, da muss doch Bewegung reinkommen. Das kann doch nicht sein, dass wir heute noch 17.000 Atomsprengköpfe weltweit haben, davon 1.700 direkt einsatzbereit. Also überlege ich auch seit Jahren, was wäre eigentlich der nächste Schritt? Und dann fällt mir von den 5 offiziellen Atommächten zunächst einmal England ein und Frankreich. Ich finde, in diesen Ländern könnte mal angefangen werden mit der atomaren Abrüstung, denn die sind ja viel weniger auch in diesen Muskelspielen verwickelt, als es die USA sind, China, Russland. Jan van Aken. Nach der Entlassung von Generalbundesanwalt Harald Range in der Affäre um die Ermittlungen gegen Netzpolitik.org fordert die Opposition jetzt weitere personelle Konsequenzen. Andrea Müller. Renate Künast, die Vorsitzende des Rechtsausschusses von den Grünen, verlangte im Handelsblatt eine komplette Aufklärung, angefangen bei Verfassungsschutzpräsident Maaßen und seiner Strafanzeige. Für die Linke steht dagegen schon fest, Maaßen ist nicht mehr zu halten. Die Entlassung ist überfällig, so der Vorsitzende Rieksinger im Handelsblatt, denn er habe die Landesverratsaffäre mit seiner Strafanzeige angestoßen. Dem schloss sich auch FDP-Chef Lindner an. Gegenüber der Deutschen Presseagentur forderte er einen Neustart an der Spitze des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Maaßen habe mit seiner Anzeige die Einschüchterung von Journalisten mindestens billigend in Kauf genommen, so Lindner. Der Vorsitzende des NSA-Untersuchungsausschusses, Patrick Sensburg von der CDU, verteidigte das Vorgehen von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen heute Morgen in dieser Sendung. Herr Maaßen hat als Präsident des Verfassungsschutzes eine Anzeige gestellt, weil als vertraulich eingestufte Dokumente nach draußen gelangt sind. Das ist seine Aufgabe. Er muss gewährleisten, dass Dokumente, die er als Behörde einstuft, die der Geheimhaltung unterliegen, nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Herr Maaßen so kurzsichtig gedacht hat und gedacht hat, damit wird er Netzpolitik.org schocken oder die Presse insgesamt. Dieser Schuss hätte nach hinten losgehen müssen. Ich glaube nicht, dass das seine Erwägung war. Patrick Sensburg. Mehr als 2 Jahre vor der nächsten Bundestagswahl diskutiert die SPD wieder darüber, ihren Kanzlerkandidaten durch eine Urwahl der Mitglieder zu bestimmen. Unsere Korrespondentin Barbara Schmidt-Matern ordnete das heute Morgen so ein. Das spricht nach meiner Ansicht für die Nervosität, die bei den Sozialdemokraten herrscht und dass es zum einen einen Bedarf gibt, zu klären, wo wollen wir eigentlich hin, wie stellen wir uns auf, dass man zum anderen natürlich festhält am Parteivorsitzenden, dass man unglücklich ist mit dieser Debatte, dass man aber schlichtweg auch keine Alternativen hat. Denn wenn man nachfragt, mit wem sollte man denn alles eine Urwahl abhalten, dann heißt es von Sozialdemokraten, naja, also mir fehlt im Moment die Fantasie für andere Kandidaten. Hannelore Kraft erklärt ausgerechnet heute in einem Interview mit dem Stern, bekräftigt sie noch einmal, sie stände für eine Kanzlerkandidatur nicht zur Verfügung. Damit unterstützt sie natürlich den Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel. Das Wrackteil, das auf La Réunion im Indischen Ozean vor einer Woche angeschwemmt wurde, soll malaysischen Angaben zufolge von der verschollenen Boeing mit der Flugnummer MH370 stammen. Udo Schmidt. Untersuchungen hätten gezeigt, dass die Flügelklappe einer Boeing 777 eindeutig dem am 8. März vergangenen Jahres verschollenen Flug MH370 zuzuordnen sei, sagte Najib Razak am späten Abend in Kuala Lumpur. Damit sei auch der Beweis erbracht, dass die Boeing 777 der Malaysia Airlines mit 239 Menschen an Bord am 8. März vergangenen Jahres nach stundenlangem Flug im südlichen Indischen Ozean ins Meer stürzte. Das Wrackteil wird derzeit im Luftfahrtzentrum von Toulouse untersucht. Aus Frankreich gibt es bisher keine Bestätigung dafür, dass das Tragflächenteil eindeutig dem Flug MH370 zuzuordnen ist. Israel erlebt eine Welle von religiöser Gewalt. Nun greift die Regierung gegen jüdische Fundamentalisten mit einer sogenannten Administrativhaft härter durch, mit der Terrorverdächtige auch ohne Anklage festgehalten werden können. Der Soziologe Moshe Zuckermann von der Universität Tel Aviv sagte dazu in den Informationen am Morgen: Diese Aktion, dass man irgendeinen der Beteiligten unter sehr, sehr vielen anderen Beteiligten in Haft genommen hat, das ist im Grunde genommen zu wenig, zu spät und im Grunde genommen geht es auch nicht an das Wesen der Sache ran. Von daher ist das nur ein Lippenbekenntnis, wenn man sagt, man will jetzt gegen die Härte vorgehen. Man geht Härte vor gegen diejenigen, die irgendwie gefasst worden sind. Aber das, was über Jahre und lange Jahre von diesen Fundamentalisten tagtäglich, vor allem in der Westbank, angerichtet wird, das wird ja nicht angegangen, sondern wird ganz im Gegenteil auch zum großen Teil von der Regierungskoalition sogar abgesegnet.